3.5 Hier ist der Deutschlandfunk. An unserem Hörspielabend hören Sie Schöne Grüße, ein Hörspiel aus Dänemark. Es folgt um 21 Uhr das Küchenduell, eine französische Dokumentation, und danach das Städtegespräch aus Wien, eine österreichische Talkshow. Um 23 Uhr folgt das Schöne Mädchen, ein tschechisches Märchen. Gute Unterhaltung.